War die Auferstehung Jesu Christi der Auferstehung der anderen vom Tod erweckten Menschen ähnlich? Nein, die Auferstehung Jesu Christi war der Auferstehung der anderen vom Tod erweckten Menschen nicht ähnlich, weil Jesus Christus durch eigene Kraft auferstand, während die übrigen durch die Kraft Gottes auferweckt wurden. In der Hinsicht, dass Jesus Christus aus eigener göttlicher Kraft auferstanden ist, ist seine Auferstehung der unseren, der Auferstehung aller anderen vom Tod erweckten Menschen nicht ähnlich. Vor allem auch nicht jener, die in diesem Leben, also in dieser Welt, wieder zum Tod erweckt worden sind durch ihn selber. Mindestens 3 im Evangelium oder dann durch andere Heilige später wieder zum Leben erweckt worden sind, beziehungsweise die Auferstehung von den Toten am Weltende, alle wieder ihren Leib bekommen, in dieser Hinsicht unähnlich der Auferstehung Christi. Ansonsten ist sie die Exemplarursache, vorbildliche Ursache für unsere Auferstehung. Insofern wieder ähnlich natürlich. Es kommt darauf an, wovon man genau spricht. Kurzer Artikel hier also, aber sehr wichtig, sich viele Leute überhaupt nicht im Klaren sind, was hier genau ausgesagt ist.